Er hört Gott immer das gut verrichtete Gebet, ja, das schon. Gott erhört immer das gut verrichtete Gebet. Aber in der Art, die, wie er weiß, für unser ewiges Heil am nützlichsten ist und die nicht immer unserem Willen entspricht. Ja. Jemand bittet und sich einbildet, er muss lange leben, wenn er Gott ihn dann abberuft, das Beste so gewesen sein. Braucht es ja nicht mehr darum, damit auseinandersetzen, aber trotzdem kann er mit einbilden, dass er unbedingt lange leben muss. Coronavirus bekommen und sterben, auch recht, so nicht, immer schon gegeben. Weil sie sind immer schon gestorben, ob es die Menschen glauben oder nicht. Scheinbar wissen sie das nicht mehr so genau heutzutage. Das größte Gut ist das leibliche Leben und nicht das ewige Leben. Naja, ist ein bisschen durcheinander gekommen.